aus dem Ausland hierher, um Berlin zu unterstützen, auch wie Jim, wie Ben, wie Alexander, wie Kirk und hoffe nicht, dass ich jetzt also noch, oder hier, Kevin, und dass ich jetzt also einige vergessen habe und wen ich vergessen habe, da mit ihren Ehepartnern oder Familien, die ist natürlich ganz besonders erwähnt. Aber es sind auch Leute, die von hier rausgegangen sind und die woanders als Missionare arbeiten. Und das ist also Erika und Hans-Jürgen. Sie sind seit 15 Jahren, kommen aus der Gegend von Celle. Sie sind seit 15 Jahren in Kamerun, arbeiten dort in Kamerun unter den Bakas, Pygmäen, aber auch vor allen Dingen auch in dem östlichen Bereich von Kamerun. Ich persönlich habe sie in Kamerun dreimal, einmal waren wir zusammen, zweimal habe ich sie besucht bei der Arbeit, haben wir auch einmal zusammen eine Evangelisation in Lomé gemacht. Ich kenne sie persönlich, Erika, etwas mehr, seit ich innerhalb der Ekklesia gehe, so seit 74. Mehr möchte ich nicht sagen. Sie werden sich selbst also ihre Arbeit vorstellen und auch einfach eine kurze Botschaft geben für uns alle. Oh, ich habe natürlich Will vergessen als Missionar. Entschuldigung, das ist hier gerade. Und natürlich darf ich das also sagen. Willkommensparty war schon. Ich weiß nicht, wer das alles mitgemacht hat. Aber für diejenigen, ich war nicht da, weil ich also das aus anderen Gründen nicht konnte. Für alle, die nicht da waren, auch Will und Tanja und Emily, heißen wir ganz, ganz herzlich zurück. Hier, auch Sie sind Missionare aus den USA, die hier Gemeinde bauen wollen. Aber jetzt Hans-Jürgen und Erika. Ja, hallo. Also wir freuen uns, dass wir heute Morgen einfach unter euch sein können. Und ja, Eddie hat schon gesagt, dass wir seit 15 Jahren in Kamerun sind, fast 15 Jahre. Und ich habe so drüber nachgedacht jetzt gerade, wir sind jetzt das vierte Mal hier bei euch und natürlich stehen immer wieder in einer neuen Erwartung. Beim ersten Mal war es so, haben wir dort gesessen mit dem Jim. Wir waren vier Personen hier in diesem Raum. Und aber der Jim und wir hatten eine Erwartung. Wenn ich heute schaue, sage ich, preis den Herrn. Heute Morgen auch für mich und für dich. Ich denke, habe eine Erwartung von Gott. Amen. Habe eine neue Erwartung von Gott. Denn der, der etwas erwartet, kann etwas bekommen. Der, der hineingekommen ist und keine Erwartung hat, der wird doch genauso wieder hinausgehen. Aber wir haben einen Gott, der liebt, der ein Leben verändert und der heute noch genau real ist wie damals. Und er ist da, einfach um dich zu begegnen. Heute Morgen ganz neu. Und von daher möchte ich sagen, habe einfach ganz neu eine Erwartung. Wenn du reingekommen bist, weil einfach heute Morgen Sonntag ist, weil Gottesdienst ist, dann schalte einmal um und sag, Herr Jesus, ich bin nicht heute hier, weil heute Sonntag ist. Und ich bin nicht heute hier, weil ein Gottesdienst ist, sondern ich bin heute hier, weil du lebst. Und ich habe eine ganz persönliche Erwartung. Ich denke, da, wo du keine Erwartung hast, da solltest du eine Erwartung haben. Amen. Okay, ich möchte uns einige Worte lesen. Und zwar finden wir sie in Lukas. Lukas 5, Abvers 17. Und da heißt es, und es begab sich eines Tages, als er lehrte Jesus, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrten da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter, mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als alleine Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Stehe auf und gehe umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden vor Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Und Herr Jesus, so wollen wir dir Dank sagen, dass du derselbe bist, dass du lebendig bist. Und ich bitte dich auch heute Morgen, dass wir eine neue Erwartung bekommen von dir, weil du lebst, weil du etwas tun willst, weil du uns Gutes tun willst. Dank sei dir, Jesus. So bitte ich dich auch für die einzelnen Herzen, dass du die Herzen offen machst, dass du reden kannst, dass du wirken kannst. Wir sagen dir Dank. Amen. Amen. Ja, die Mutter Basilia Schling, die hat einmal gesagt: Gott möchte uns Gutes tun. Und viele Menschen glauben es nicht und erfahren es nicht. Die Tatsache ist, Gott möchte uns Gutes tun. Und ich denke, da, wo es sich gesagt hat, wo wir in einer Erwartung stehen, werden wir das erleben. Amen. Und so haben wir auch gerade das, was ich gelesen habe, gesehen: Diese vier Leute, die vier Menschen, die da waren, die haben eine Erwartung gehabt. Nämlich, dass der Mensch, den sie hatten, den Freund, dass Gott diesen Freund anrührt. Die haben eine Erwartung, aber die Erwartung war ein bisschen eingeschränkt. Das ist mal so, wenn du eine Erwartung hast, Gott tut mehr als deine Erwartung. Aber wichtig, dass wir eine Erwartung haben. Und so gingen sie mit diesem Menschen, mit ihrem Freund, in dieser Erwartung: Gott wird unseren Freund anrühren durch Jesus. Jesus wird ihn anrühren. Und dann haben sie erfahren, dass Jesus in dem einen Haus predigt. Dort sind sie hingegangen. Und was haben sie gesehen? Dieses Haus war voll. Manchmal ist es ja so, ach, wenn du keine Erwartung hast, so: Oh ja, es ist voll, gehen wir halt wieder nach Hause. Ach, die Straßenbahn ist abgefahren, gehen wir halt wieder nach Hause. Ach, mir geht es heute nicht so gut, also bleibe ich zu Hause. Aber das war bei denen nicht so. Das Haus war wirklich voll. Und du konntest nicht mehr hineinkommen. Aber sie haben eine Erwartung. Das, was unser Freund braucht, ist Jesus. Und Jesus, er ist da drinne. Und wir brauchen den Kontakt. Das heißt, unser Freund braucht diesen Kontakt mit Jesus. Und so waren sie am Überlegen: Wir gehen nicht weg, sondern was wir brauchen, ist Jesus. Was er braucht, ist Jesus. Und so standen sie um dem Haus und haben geguckt: Wie kommen wir hinein? Und dann haben sie gedacht: Obendrauf ist alles noch frei. Und dann sind sie raufgeklettert mit diesem Kranken in dieser Erwartung, dass Jesus ihn anrührt. Und dann haben sie etwas unternommen. Dann haben sie oben das aufgedeckt mit Ziegel oder was da oben war und haben angefangen, dieses Haus ein bisschen zu zerstören, damit dieser Kranke hineinkommt. Und dann haben sie ihn runtergelassen. Und da steht: Genau vor den Füßen Jesu war der Kranke, genau da, wo er hin musste. Vor Jesus. Und Jesus hat natürlich seine Predigt unterbrochen. Und weil diese Person da war, hat diese Person angeschaut. Und dann hat er einfach die vier Freunde angeschaut. Und dann hat er die Erwartung von den vier Freunden gesehen. Da steht: Und er sah ihren Glauben. Und dann sagte er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Aber sie sind auch gekommen, damit er geheilt wird. Die Heilung hat Jesus auch noch getan. Aber ich denke, das Wichtigste, was ist, dass Menschen gerettet werden. Die Heilung ist ein zusätzliches Geschenk. Ich meine, wir wissen und erleben, dass Gott heilt. Wir sehen aber auch und erleben, dass Gott nichts tut. Aber eins ist klar, Gott will retten. Das ist eine keine klare Tatsache. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln und zu streichen. Warum manchmal Gott nicht heilt oder noch nicht heilt, das ist seine Sache. Wir beten mit Menschen, die krank sind. Wir sehen, Gott rührt an. Und manchmal holt Gott diese Person heim. Sie sterben. Warum? Es ist seine Sache. Aber eins will Gott: Menschen retten. Und deswegen ist Jesus gekommen, dass Menschen gerettet werden. Und deswegen sind wir hier, dass Menschen gerettet werden. Und deswegen geht ihr auch hinaus, dass Menschen gerettet werden, auch in anderen Stadtteilen hier. Denn das ist unser Auftrag. Der Jesus erlebt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der die Vergebung der Sünden erfahren hat, die Verbindung zu Gott durch Jesus Christus, der kann gar nicht anders, als diese Botschaft weiterzugeben. Der gerettet worden ist, hat einfach Rettersinn, sich weiterzugeben. Hier in Berlin, vielleicht in einem anderen Ortsteil, oder sogar in einem anderen Land, bis an die Enden der Erde. Und das ist der Auftrag Jesu, die er seinen Jüngern gegeben hat. Und deswegen sind wir auch hier. Einfach euch zu ermutigen. Sagen, habe eine Erwartung. Gott möchte mehr tun als bisher mit deinem Leben. Und da, wo du keine Erwartung hast, sagst du, Herr Jesus, es stimmt. Du bist gekommen, Jesus ist gekommen mit einer Erwartung. Zumindest, dass er sagt, ich bin von Herrn Zürn gekommen, damit er gerettet wird. Aber ich bin nicht der Einzige. Und ich sage dir, Jesus, wer wäre gekommen, wenn ich der Einzige gewesen wäre? Wäre auch gekommen. Aber du bist auch gerettet und er ist für dich ganz persönlich gekommen. Er hat eine Erwartung, dass er kommt, damit du gerettet wirst. Und die Erwartung ist immer noch da, dass dein Nachbar gerettet wird, dass dein Freund gerettet wird. Hingehen bis zu den Pygmäen im Regenwald, wo sich vielleicht kaum einer findet. Gott hat diese Erwartung, dass die Menschen gerettet werden. Und er wirkt weiter durch seine Hände, die da sind. Das sind deine Hände. Es sind meine Füße. Es ist dein Mund. Jesus, er wirkt auch heute noch. Und er hat eine Erwartung. Und wir als Kinder Gottes sollten eine Erwartung haben. Da sage ich, Herr Jesus, was möchtest du, dass ich tun soll, wie Menschen durch mein Leben gerettet werden? Amen. Ich möchte einmal beten. Und Herr Jesus, so wollen wir dir Dank sagen, dass du diese Erwartung hast und dass die Erwartung heute immer noch da ist. Und danke, dass ich einfach beten kann für meine Geschwister, die auch hier sind. Dass du eine neue Erwartung gibst. Das, was du tun willst. Dass wir die Enttäuschung einmal beiseite tun. Du gibst eine neue Erwartung. Und dass du uns zeigst, was du möchtest. Mit meinem Leben ganz persönlich. Danke, dass dein Plan wunderbar ist. Dass du einen herrlichen Plan hast. Mit dieser Gemeinde und mit jedem Einzelnen. Und mein Gebet ist, dass dein Plan in Erfüllung geht. Amen. Amen. Ja, guten Morgen. Freue mich. Zieht man das da raus? Ich freue mich, dass wir heute mal wieder in Berlin sind. Ich weiß nicht, wo wir uns am besten hinstellen, damit wir nicht das Bild verdecken. Hier? So? Müsst ihr sagen, dass wir nicht im Bild stehen. Okay. Dahin. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, sind wir ganz, ganz einfache Leute. Das verbirgt sich nicht. Und er möchte sagen, dass seit 15 Jahren sind wir in Kamerun und im Osten Kameruns, im Regenwald tätig. Und ja, Gott hat uns dorthin geschickt. Ja, wie funktioniert das, fragen sich vielleicht manche. Ich möchte sagen, wenn Jesus in dein Leben gekommen ist und es verändert hat, das war bei uns so, ich war 17, Hans-Jürgen war 19. Als wir geheiratet haben, war es klar, dass wir bereit sind, überall hinzugehen, wo Gott möchte. Und das hat nicht aufgehört, dass er Leute sendet, auch in andere Länder. Und wir haben gesagt, wir sind bereit, wenn du mit uns irgendetwas anfangen kannst. In unserem Kopf haben wir gedacht, naja, mit uns kann er wahrscheinlich nicht so sehr viel anfangen, weil wir irgendwie gedacht haben, naja, man müsste schon wenigstens, wie viele von euch hier studiert haben oder so, oder irgendwie, was weiß ich, irgendwelche großen Talente haben oder was so. Das war jedenfalls das, was wir uns vorgestellt haben. Und als dann aber diese feste Überzeugung in uns kam, ich möchte, dass ihr in den Regenwald geht und dass ihr dort lebt mit den Menschen dort im Osten Kameruns, und ich möchte mit euch sein. Ich will mit euch sein und zeigt ihnen meine Liebe. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen. Mal gucken, was passiert. Und jetzt wollen wir sehen, wir sind jetzt seit 15 Jahren dort, und man sagt, ich soll hier immer auf den Knopf drücken. So, da seht ihr, das ist das, was der Zustand wirklich ist in Kamerun. Eine offene Tür für das Wort Gottes, für das Evangelium. Überall, wo wir hinkommen, kann ich sagen, ist es echt so im Osten Kameruns. Wir werden gestoppt. Es wird gesagt, wann werdet ihr mit eurem LKW zu uns kommen? Wann baut ihr das Zelt bei uns auf? Wann predigt ihr bei uns? Könnt ihr uns erklären, warum steht auf dem Auto Jesus rettet und Jesus heilt? Wie geht das? Und das ist einfach toll. Und in solche Gesichter darf ich sehen, wenn wir Kinderveranstaltungen haben. Ja, da sind wir. Das ist nicht weit von unserer Basisstation aus gemacht. Ich möchte sagen, das war das, was mir am Anfang sehr viel Furcht gemacht hat. So als deutsche Frau mit über 40, als mein Mann sagte, wir werden dort leben. Nicht nur einen Touristenbesuch machen, sondern dort leben. Da musste ich halt so denken an Schlangen und tropische Krankheiten, Skorpione, Gorilla und was weiß ich. Aber ich möchte sagen, dass man mit Jesus wirklich gehen kann und dass er uns mutig macht, weiß ich nicht. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt keine Angst mehr hätte, aber wir tun Dinge, also wenn ich die vorher gewusst hätte, da hätte ich schon ganz schön mehr noch geschleudert. Wir schlafen manchmal in einer Pygmäenhütte, also so einer Baggerhütte, wo nur so eine Matte vorgesetzt wird als Tür, so locker vorgelegt wird im Regenwald. Und das ist also, aha. Okay, da seht ihr nochmal, wo Kamerun liegt in Afrika, nah am Äquator, heiß und tropisch im Herzen Afrikas. Und das ist das Gebiet, ganz schön großes Gebiet, Hauptstadt Yaoundé, wo alles weit entwickelt ist und technisch und alles Mögliche kannst du haben. Und da gehst du auf die Straße nach Bertoua, das ist unsere Regionalhauptstadt, und bis unten runter zur Grenze nach Zentralafrika, Kongo, ist der Osten Kameruns, wohin wir gesandt sind. Da gibt es keine Teerstraßen mehr, da gibt es viel zu wenig Schulen, zu wenig Krankenversorgung, alles irgendwie zu wenig. Wovon es viel gibt, ist Dunkelheit, Zauberei und Angst und Armut. Viele HIV-positiv, AIDS-weisen Kinder, die ihre Eltern dadurch verloren haben. Ja, mit diesem Zelt sind wir dann unterwegs, um das Evangelium zu verkünden. Was mein Leben verändert hat, das war Jesus. Und einfach durch die Kraft Gottes wurde mein Leben einfach erneuert. Und das ist die Kraft Gottes, die Menschen brauchen, damit einfach das Leben verändert wird und bleibt. So sind wir mit diesem LKW unterwegs, wo das Zelt hineinkommt, wo die ganze Technik hineinkommt, und fahren dann durch den Regenwald von Ort zu Ort, um das Evangelium zu verkünden. Ja, wir packen manchmal nicht nur das Zelt rein, sondern auch gleich Dachmaterial, Nägel und so weiter. Und dann wird abends gepredigt in Orten, wo es eben noch keine Gemeinde so gibt. Sagen wir, okay, da gehen wir jetzt hin, so wie ihr das mit Charlottenburg macht. Wir beten vorher, wir fahren vorher hin und gucken uns den Ort an und erkunden alles. Und wenn es da kein Haus gibt, das man für eine Versammlung kaufen kann, dann nehmen wir Dachmaterial, Nägel und so weiter mit. Und dann wird am Tage gebaut und am Abend gepredigt. Und wenn die Evangelisation zu Ende ist, das war jetzt so am Schluss einer Evangelisation, das sind die Neuentschiedenen in dem Dorf, die sich versammelt hatten vor der fast fertigen Holzkapelle, wo sie dann eben später ihre Gottesdienste haben können. Also bei uns werden Handwerker gebraucht, könnt ihr euch schon mal. Ja, Bibelschüler, wir benutzen auch Geld, das noch Liebe in Aktion kommt, um Brüder, also Männer, die gläubig werden, dort im Osten Kameruns zur Bibelschule zu schicken, damit wir ausgebildete Pastoren haben. Ja, was uns Spaß macht, besonders arbeiten wir mit jungen Menschen in einem Team zusammen. Das ist jetzt in unserem Ort Batori. Wenn wir Jugendevangelisation haben, dann ist es gut, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Und gerade in Kamerun ist Fußball Sport Nummer 1. Und so haben wir eine sehr gute Möglichkeit, einfach durch ein Fußballspiel zu jungen Leuten zu kommen. Ja, so spielen wir dann miteinander und ja, in vielen Fällen verlieren wir. Das macht ja überhaupt nichts. Wir verlieren nicht absichtlich, aber etwas Positives ist, wenn die anderen gewonnen haben, dann kommen sie ganz anders zu den Veranstaltungen. Und so erleben wir auch, ja, also haben wir immer gewonnen. Ne? Ja, und so sehen wir auch direkt nach den Veranstaltungen, dass die Leute kommen und sie fragen uns, nehmen gern christliche Literaturen und laden dann selbstverständlich auch zu den Veranstaltungen am Abend ein, wo dann auch viele Jugendliche kommen. Ja, also eine gute Möglichkeit in einem Dorf, wo man noch niemanden kennt, schnell jemanden kennenzulernen, spielen mit ihm Fußball. Dann geht das ganz schnell. Ja, Mitarbeiter, wir haben uns vervielfältigt. Also jetzt haben wir schon 14 feste Mitarbeiter, die mit uns zusammen dort aktiv sind. Das sind Lehrer, das sind Evangelisten und Leute, mit denen wir zusammen durchs Land ziehen. Also 14 an der Zahl im Moment, mit denen wir zusammen sind. Ja, was ist so entstanden mit der Zeit? Seit dem Jahr 2001 hatten wir angefangen, Kinder aufzunehmen, die irgendwie Schutz brauchen. Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder die aus schwierigen Situationen kommen. Und so ist dieses Heim Neue Hoffnung entstanden, auf dem Gelände, direkt bei unserem Haus. Und zurzeit haben wir 27, die uns anvertraut sind, 27, die mit uns leben. Und wir sehen, dass viele von ihnen, dass wirklich Gott ihr Leben total verändert hat. Also dass aus hoffnungslosen Kindern jetzt Studenten geworden sind oder aus hoffnungslosen Mädchen Pastoren-Ehefrauen geworden sind oder Krankenschwestern. Und das ist einfach sehr, sehr ermutigend zu sehen, was Gott tut. Hier haben wir nochmal einen Jungen. Ach nee, das ist vorher jetzt. Da haben wir zum Beispiel ein Mädchen aus so einer Hütte. Ihre Eltern sind blind, Vater, Mutter blind, 4 Kinder haben die. Und die Sidwan war das älteste Kind, war eigentlich nur dazu da, um das Betteln zu verstärken. Weil also wenn ein Blinder mit einem Kind bettelt, dann hat man mehr Chancen, was zu bekommen. Und da seht ihr sie jetzt, unsere Sidwan, der wohnt inzwischen bei uns im Heim seit 2 Jahren. Und mittwochs und samstags geht sie jetzt der Mama helfen, geht bei uns zur Schule. Und kann inzwischen schon lesen und schreiben und hat viele andere Dinge bei uns gelernt und ist jetzt nicht mehr für Betteln zuständig, sondern kann wirklich was bewegen in der Familie. Und ihr seht jetzt so die Mutter mit den Kindern, dass einfach Veränderung geschehen in dieser Familie, totale Veränderung. Ich glaube, das ist das. Immer wenn Jesus in ein Leben kommt, verändert sich irgendwas. Wenn es nicht die leiblichen Augen sind, die aufgehen, dann wird das Herz verändert, sodass jemand strahlt, obwohl er blinde Augen hat. Und das ist also einfach, ja, gewaltig. Noch ein Kind, was ich besonders heute Morgen noch so sagen möchte, weil wir uns so sehr darüber freuen, was geschehen ist. Der Joris kam zu uns mit Knochentuberkulose. Den haben wir auf einer Kinderevangelisation im Wald gefunden, als ein Junge, der totale Schmerzen hatte, mit so einem selbstgeschnitzten Stock lief und eben auch Waisenkind. Und wir hatten ihn dann in Baturi untersuchen lassen. Da gibt es gar keinen Orthopäden, der das Röntgenbild irgendwie erklären konnte. Und da hat Gott das so geführt, dass genau an dem Tag mir ein alter Orthopäde aus Frankreich über den Weg lief, der für 14 Tage gucken wollte, ob er sich nützlich machen kann im Regenwald. Und er hat dann festgestellt, was Joris brauchte. Aber seine Hüfte war zerstört dann hinterher durch die Tuberkulose. Und er ging halt an Krücken und er hatte immer noch Schmerzen, weil das Hüftgelenk nicht da war. Vor 4 Jahren wurde dann in Deutschland gesagt, ja, der braucht eine künstliche Hüfte. Aber hier seht ihr ihn bei seiner Taufe und inzwischen spielt er Fußball und klettert über Zäune. Und hat keine künstliche Hüfte, sondern eine wiederhergestellte Hüfte durch seinen Vater im Himmel. Ja, wir wollen auch Probleme mit euch teilen. Dann seht ihr mal, dass Missionsarbeit ganz alltägliche Probleme hat, die ganz schön nerven können. Darüber steht 24 zu 24 Stunden Rauch. 1,5 Monate bevor wir hergeflogen sind, haben die plötzlich das Gelände neben unserem Grundstück glattgeschoben. Die Holzfirma wirft überschüssiges Holz hin, das ist gut für die Bevölkerung. Die kochen damit und so weiter. Aber dann wurde auf einmal dieses große Gelände verpachtet an Köhler. Und jetzt wird halt dort Holzkohle hergestellt, direkt im Wohnviertel zwischen städtischem Kindergarten und unserer Grundschule und da, wo die Leute wohnen. Und 10 Tage, 10 Nächte muss das vor sich hin räuchern, bis das zu Kohle geworden ist. Dann wird das nächste angezündet. Wir sind zu den Behörden gegangen, Gesundheitsbehörde und Schulbehörde und so, und haben nichts erreichen können. Wir haben gesagt, wir gehen damit durch die Gemeinden und bitten wirklich mit uns zusammen dafür zu beten, dass da was geschieht, weil wir schlafen im Rauch, wir unterrichten im Rauch. Das ist also wirklich, ja. Aber jetzt wollen unsere Kinder euch mal auf Deutsch vorsingen, welcher Bibelvers uns dann besonders geholfen hat. Oh, was mache ich jetzt? Wieder nochmal zurück oder was? Ne? Nochmal? Unsere Stammesprache in Baturi. Ja. Wir haben gesagt, die Freude am Herrn, die Freude am Herrn lassen wir uns nicht verderben. So ist die Schule entstanden. Aus Kinderclubs hatten wir auf einmal empfunden, nein, wir sollen eine Grundschule gründen und jeden Tag den Kindern von Jesus sagen können und jeden Tag gute Schule machen, ihnen wirklich die Chance geben auf Bildung. Und so entstand es mit der ersten Klasse. Die Stefanie Osthoff war vor 4 Jahren mit uns hier und sie war dann die Schulleiterin mit unserer ersten Lehrerin und dann jedes Jahr eine Klasse mehr. Vor 2 Jahren ist Stefanie Osthoff zurück nach Deutschland. Das müssen wir auch akzeptieren, dass Gott schickt Leute, nimmt Leute wieder weg, bringt sie wieder woanders hin. Und wir haben dann gesagt, oh, wie geht das jetzt weiter ohne Stefanie? Aber da seht ihr, wie es 2012 aussieht. Die Schule ist gewachsen. Wir haben 218 Schüler und 6 Lehrer, Kameruner Lehrer, und es ist einfach sagenhaft. Da seht ihr mich mit den Lehrern. Da hat Gott mir so einen Jugendtraum erfüllt. Ich wollte immer gern mal Lehrerin werden und bin es nicht geworden. Und dann jetzt auf einmal haben die gesagt, ja, die Stefanie Osthoff ist nicht mehr da. Wer wird denn Deutsch unterrichten? Und jetzt darf ich in 3 Klassen Deutsch unterrichten und Religion und Kunst. Und das habe ich 2 Jahre gemacht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber wir haben empfunden, dass es gut war, die Lehrer moralisch zu unterstützen mit meinem Beistand. Und mir hat es gleichzeitig meinen Jugendtraum erfüllt. Das macht Gott. Da seht ihr nochmal die 4. Klasse. Ja, jetzt machen wir einen Sprung zu den Bakas, zu den Pygmäen in den Regenwald. Also wir möchten sie mit dem Evangelium erreichen, durch Predigt, aber auch durch Beziehung. Und so haben wir im Jahr 2000 mit diesem Chef, der Jesus erlebt hatte, Freundschaft geschlossen. Und wir gehen dann regelmäßig in sein Camp und er bat uns darum, zu helfen, dass sie lesen und schreiben, dass sie erstmal Französisch sprechen lernen. Ja, so seht ihr den Anfang und jetzt ist es schon soweit. Ja, von Peter Schneider, den glaube ich die meisten kennen, kam dann vor einem halben Jahr dieser Plan. Denn uns, die haben wirklich dieses Verlangen gehabt, für die Pygmäen im Regenwald eine richtige Schule zu bauen. So wie sie auch bei uns in Baturi ist. Und so haben wir von dem Peter Schneider dann vor einem halben Jahr diesen Plan bekommen. Ja, und waren dann im Januar für jetzt dieses Jahres für 9 Wochen im Regenwald. Ja, dieses Grundstück konnten wir günstig bekommen. Dann wurden natürlich als erstes die Bäume gefällt, die überflüssig waren oder die weg mussten. Die wurden Gräben gezogen fürs Fundament, eine Bauhütte erstellt. Einmal wo das für das Material, ein zweites, wo wir geschlafen haben. Und hier oben seht ihr mein Bett. Also ich habe dort mit den Pygmäen, mit den Arbeitern gewohnt für 9 Wochen. Und jetzt möchten wir euch nochmal kurz zeigen, wie auch wir mit den Pygmäen zusammengearbeitet haben. Ja, es musste viel Erde weggekarrt werden, denn war so ein kleiner Hang. Aber so ein kleiner Hang, der bringt auch genug Arbeit, genug Erde mit sich. Und die Erde musste dann weggekarrt werden. Und hier seht ihr auch, wie unsere Freunde, die Pygmäen, dann mit Begeisterung diese Erde weggekarrt haben. Ja, es waren natürlich viele Kinder, die dort waren, die auch mit uns zusammen dort gelebt haben. Und nach Feierabend waren unsere 4 Karren über. Aber den Kindern braucht es nicht erklären, was kann man damit machen, sondern sie haben es genutzt, ihren kleinen Bruder reingesetzt und dann fing das Schubkarrenrennen an. Schubkarrenrennen im Regenwald. Ja, es musste viel Material dahin transportiert werden mit dem LKW. Das ist zum Beispiel Zement, Kies und auch Eisen. Einiges hatten wir da, zum Beispiel die Bäume, die gefällt wurden. Die wurden dann einfach zersägt für die Verschalung zu Brettern. Und unser Brunnen, der war noch nicht fertig, also musste das Wasser transportiert werden, geholt werden von 10 Kilometer Entfernung. Und manchmal war es so, dass wir bis zu 3000 Liter pro Tag holen mussten. Ja, und im Regenwald findet man keinen Betonmischer. Aber viele Leute, viele fleißige Hände. Und so wurde alles per Hand zubereitet, gemischt und transportiert. Und jetzt sehen wir schon das fertige Fundament nach 7 Wochen. Und das Besondere ist hier ist die Kirche und auch die Aula gleich in der Mitte und rechts und links sind dann die Klassenräume. Ja, mittlerweile nach 7 Wochen wurde auch der Brunnen fertig. Es wurde alles gegraben per Hand, 20 Meter tief, bis wir Wasser gefunden hatten. Ja, und hier war uns noch ein Anliegen, gutes Trinkwasser für die Pygmäen. Hier sehen wir diese Quelle und wenn man genau hinschaut, ist sie nicht mehr klar, sondern trübe. Sie ist also tief im Busch drinne. Und wenn man am Anfang das Wasser holt, ist wirklich klar, um 5 Uhr, 6 Uhr findet man schön klares Wasser. Wenn natürlich das ganze Camp dorthin läuft und 20, 30 Leute mit ihren Schöpfgefäßen das Trinkwasser holen, dann ist es nicht mehr klar. Und so war es uns ein Anliegen, eine neue Quelle hier auszugraben. Und diese Tonne, die haben wir unten abgeschnitten, reingesetzt, gut abgedichtet von unten und oben an meinem Deckel. Und im nächsten Bild sehen wir das klare Wasser. Unten wurden noch Steine reingelegt. Wenn man den Boden berührt mit dem Schöpfgefäß, dass das Wasser auch immer klar bleibt. Und hier sehen wir auch das Spiegelbild oben von den Bäumen. Ja, so entsteht jetzt auch dort in Lumjaka solch eine Schule wie in Baturi. Also betet für Hans Jürgen, wenn er hört im November, dass er wieder dort ist, weil im November geht der Bau weiter, dann werden halt die Mauern errichtet, das Dach und so. Und es ist nicht so einfach, dort wirklich mit ihnen zu leben. Aber wir haben irgendwie so empfunden, dass es das ist, was Gott von uns möchte, mit ihnen leben. Also essen, schlafen, ganz normal, dass man uns beobachten kann auch. Was haben wir denn in unserem Leben, was uns unterscheidet? Und ja, dass wir mit ihnen gemeinsam dort sind. Wir können wirklich sagen, dass Gott uns so bewahrt hat, auch in der letzten Zeit vor Krankheit. Als wir vor 2 Jahren hier bei euch waren, haben wir gesagt, betet für uns. Wir hatten so oft Malaria, aber 2 Jahre lang jetzt, Hans-Jürgen und ich beide, keinen einzigen Malarianfall. Und das ist also wirklich große Gnade. Und so haben wir Kraft und Mut, auch körperlich weiterzumachen. Wir wollen noch mal ganz kurz was von der Weihnachtsaktion sehen, damit ihr mal seht, wie viel Freude das macht. Zu Weihnachten hatten wir ja Geld bekommen, um kleine Geschenke zu machen, Freude zu machen, irgendwo. Und wir wollten dann halt das auch dort in Lumjaka. Und unsere Lehrerin hatte dann die Idee, ein Wettauspacken zu machen für diese kleinen Geschenke. Und bei diesem Auspacken seht ihr dann, dass manche gar nicht mehr dran denken konnten, das schnell zu machen, weil sie so fasziniert waren, was kommt denn da raus? Und hat der andere das auch? Tja, also die Freude ist ein bisschen eingefangen, aber wenn man echt da ist, dann empfindet man das noch viel, viel mehr. Da seht ihr sie schon gekleidet mit dem, was in den Päckchen war. Und das ist unser letztes Bild. Aha, ja, da sind wir, ja, gerade, wir wollen gerade abfahren morgens. Wir hatten in den letzten 2 Jahren viel Probleme mit unserem Missionsfahrzeug. Dauernd ließ es uns im Stich, dauernd mussten wir, also wir mussten dann zwischendurch im Busch übernachten, weil er wieder nicht mehr weiterging. An dem Tag auch kein Fahrzeug, aber Hans-Jürgen war schon angesagt, dass er predigt in einem Dorf weiter entfernt. Und dann hat Hans-Jürgen gesagt, ja, wir leihen uns ein Motorrad, das machen andere auch für einen Tag. Und ich dachte dann nur daran, wie das war in unserer Jugend und dass ich das ganz toll fand. Und dann haben wir das Foto bei der Abfahrt gemacht. Wir sind dann aber nicht auf der Bundesstraße in Norddeutschland gefahren, sondern auf dem Gelände im Regenwald und es hatte geregnet vorher. Und es war also ganz schön schwierig, diese Fahrt. Und wir haben dieses Bild ausgewählt, nochmal zu diesem Aufruf, geht hin in alle Welt und lass es dir einfach auch was kosten. Mach dich auch mal dreckig, sei auch mal erschöpft, sei auch mal müde dafür. Lass es dich was kosten. Die Leute, was Jesus vor, was Hans-Jürgen vorhin gelesen hat, wie sie die 4, den da zu Jesus gebracht haben, die sind aufs Dach geklettert und haben alles Mögliche es sich kosten lassen. Und ich denke, das wollten wir euch auch zur Ermutigung sagen. Lass es dir was kosten und bring das Evangelium zu denen, die es noch nie gehört haben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt haben, well, let me try. Jetzt haben wir Wiebke. Wiebke fährt nach Madagaskar. Ja? Und wann, Wiebke? Okay. Kannst du kommen? Und Wiebke redet über Madagaskar Arbeit. Okay? Ja? Verstehe? Ja? Okay, gut. Also ich mache es auf Deutsch. Genau. Ja, am 28. Juli geht mein Flug. Da geht es nach Madagaskar für mich. Ich werde dort als Krankenschwester arbeiten. Und zwar werde ich erstmal mit einem Kurzmissionseinsatzteam in ein kleines Dorf gehen. Das heißt Ambuitsara. Das ist im Norden, Nordwesten von Madagaskar. Dort gibt's eine Schule, eine Krankenstation, landwirtschaftliche Projekte, die das Missionszentrum Port Bégé aufgebaut haben. Ja, genau. Und ich werde, wie gesagt, als Krankenschwester dort arbeiten, auf der Krankenstation. Da gibt es einen Krankenpfleger, den ich erstmal unterstützen werde für circa 3,5 Wochen. Dann geht es weiter, 2 bis 3 Tage ausruhen am Meer, wo ich auch Manus Familie kennenlernen werde. Und dann geht es für mich weiter mit einer Ärztin in den Südwesten, nach Murundava heißt es. Da ist sie Chefärztin in einem Krankenhaus, wo ich so ein bisschen das Gesundheitssystem in Madagaskar kennenlernen werde und die Sprache hoffentlich lernen werde, weil die dort auch Französisch sprechen, was ich nicht kann, und Madagassisch, was ich hoffentlich lernen werde. Genau, und dann werde ich dort für die Regenzeit bleiben und dann im März, April ungefähr 2013 wieder in das Dorf zurückgehen und dort dann mitarbeiten, richtig. Und dort wird nächstes Jahr ein Krankenhaus gebaut, sodass auch Ärzte, Hebammen, Krankenschwestern, Bauleute, Lehrer, also wenn jemand sich berufen fühlt, nach Madagaskar zu gehen, dann sagt Bescheid. Ich glaube, die brauchen alle dort. Genau, und ja, jetzt am 28. Juli geht's los. Und wer Interesse an einem Rundbrief hat oder so, der darf nach dem Gottesdienst einfach zu mir kommen. Ja, genau. Maybe I can do it. Und jetzt beten wir für Wiebke. Sie hat gefragt für dieses Arbeit und Missionar. Es ist sehr wichtig, dass wir die Licht Gottes sind. Ja? Und ja, komm her, Volker. You know, this is more than just being missionaries. Es geht hier um mehr als nur Missionar zu sein. It's really being the light of the world. Es geht darum, das Licht der Welt zu sein. And God has called each one of us. Und jeden von uns hat Gott dazu berufen. To be the light of the world and the salt of the earth. Das Licht der Welt zu sein, das Salz der Erde. And then He's given each of us that responsibility. Und er hat doch jedem von uns die Verantwortung dazu gegeben. And then for each of us, he's given us a different assignment where we can be that. Und für jeden von uns hat er halt eine andere Berufung gegeben, wo wir das sein können. For the Klusmans, it's in Cameroon. Für die Klusmans ist es in Kamerun. For Wiebke, in this period of her life, it's going to be Madagascar. Und für Wiebke ist es in ihrem jetzigen zum jetzigen Zeitpunkt ihres Lebens Madagaskar. For us it's Berlin. Für uns ist es Berlin. For you it's Berlin probably. Für euch ist es wahrscheinlich auch Berlin. Or wherever, your school. Oder wo auch immer, eure Schule. Your place of work. Da, wo ihr arbeitet. Your family. Eure Familie. And so we have this responsibility. Also wir haben diese Verantwortung. Letting Christ be in us. Indem wir Christus in uns sein lassen. And then being everything we can be to this world in bringing Christ to them. Und dadurch alles das sein zu können, indem wir Christus in uns haben und ihn zu den anderen bringen zu können. It's going to be different in different every place. Das kann in jedem Ort anders sein. They're going to go out with trucks that says Jesus saves. Also sie fahren mit dem Truck raus, der auf dem drauf steht, Jesus rettet. And sie machen da Sachen, die wir wahrscheinlich in Berlin hier nicht so machen würden. But it works in Africa. Aber es funktioniert in Afrika. And we're gonna do it in a way that works here. Und wir werden es hier auf eine Art und Weise tun, die hier funktioniert. But we've gotta grab a hold of that responsibility ourselves. Aber wir müssen jeder für sich selber diese Verantwortung auch festhalten. And we need to support our brothers and our sisters. Und wir müssen unsere Brüder und Schwestern unterstützen. So we're gonna support Wiebke with prayer. Wir werden Wiebke unterstützen durch Gebet. God has provided Wiebke's resources. Gott hat die Ressourcen für Wiebke zur Verfügung gestellt. Your sister told me. Hat deine Schwester erzählt. And that's so wonderful. Und das ist so toll. But she's a part of our church. Aber sie ist ein Teil unserer Gemeinde. And we want to support her with prayer and protection. Und wir möchten sie durch Gebet und durch Schutz unterstützen. No malaria. Kein Malaria. And then we want to support the Klusmans also. Und wir möchten auch die Klusmans unterstützen. So let's pray for Wiebke, especially in this first journey of hers. Und lass uns jetzt ganz besonders für Wiebke beten in ihrer ersten größeren Reise. And then we'll pray for the Klusmans also. Und dann beten wir auch für die Klusmans. And then we're going to take an offering for missions. Und dann werden wir ein Opfer einnehmen für die Mission. We've got many other missionaries that we help. Wir haben auch eine Reihe anderer Missionare, denen wir helfen mit unserer Gemeinde. And so we want to take an offering for them today. Wir möchten alle für diese ein Opfer heute einnehmen. Priscilla, can you come? And let's pray for Wiebke. Lass uns für Wiebke beten. And I'm going to pray in the language that God understands from me. Ich bete jetzt in der Sprache, die Gott von mir versteht. If I prayed in Deutsch, I don't think he would understand me. Wenn ich es in Deutsch beten würde, würde Gott mich vielleicht nicht verstehen. But I'm going to pray and Volker can translate. Ich werde es übersetzen. Father, we stand with Wiebke as her pastors. Vater, wir stehen hier mit Wiebke als ihre Pastoren and as her church. Und als ihre Gemeinde. And we lift her to you. Und wir bringen sie zu dich, zu and dir. We ask for protection. Und wir bitten dich um Schutz. We ask for blessing. Wir bitten dich um Segen. We ask, Lord, that you will use her in a wonderful way. Wir bitten dich, Gott, dass du sie gebrauchst auf wunderbare Weise. Give her great peace. Gib ihr großen Frieden. Speak to her when she needs to know what to do. Sprich zu ihr, wenn sie wissen muss, was sie tun soll. Speak to her when she knows she needs to know what to say. Sprich zu ihr, wenn sie wissen muss, was sie sagen soll. And we thank you, Lord, for this assignment that you have given her. Und wir danken dir für diese Berufung, die du ihr gegeben hast. And that it's going to be a great success. Und dass es ein großer Erfolg wird. With great blessing and protection over her life. Mit großem Segen und Schutz über ihr Leben. And we pray for the Klusmans also. Und wir beten auch für die Klusmans. We ask God that you will continue to bless them. Wir bitten Gott, dass sie weiterhin unterstützt und segnet. Continue to use them in a wonderful way. Dass sie weiterhin auf wunderbare Weise benutzen wird. More and more resources for them. Dass sie immer mehr auch Ressourcen bekommen werden. Helpers for them. Hilfe für sie. Being able to touch more and more people with your love. Dass sie in der Lage sind, immer mehr Menschen mit deiner Liebe zu berühren. We thank you for this, Lord. Wir danken dir dafür, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So church, let's have a heart to give. So Gemeinde, lasst uns ein Herz des Gebens haben. So we're going to take an offering now. This is an offering for our missionaries. Also das Opfer, was wir jetzt einnehmen, ist ein Opfer für alle unsere Missionare. And so let's be generous today. Lasst uns heute großzügig sein. And give for the kingdom of God. Und in das Königreich Gottes geben. Amen. Amen. Ben.